1. Sende den Brot über die Gewasse, den Nachweilen tagen wirst du es wieder langen. 2. Teil deinen Besitz in mehrere Anteil, wie legt sieben oder sogar acht, die du nicht weißt, welches Unglück auf Erden eintreten wird. 3. Wenn die Wolken mit Regen gefüllt sind, entleeren sie sich auf die Erde, und die, wo ein Baum fällt, sie im Süden oder im Norden, dort blätter liegen. 4. Wer standig auf den Wind achtet, wird nicht sehen, und wer die Wolken beobachtet, wird kein Ernte einbringen. 5. So why do den Weg des Winds nicht kennst und nicht verstehst, why die Nocken im Leib eine Schwangeren entstehen, ebenso wenig begreifst du das Wirken Gottes, der als vollbringt. 6. Esse deinen Samen am Morgen und lass den Hand auch am Abend nicht ruhen, denn du weißt nicht, welche deine Bemühungen Erfolg haben wird, ob die ein oder die ander, oder eb bade gleichermaßen gut gedeihen werden. 7. Das Licht ist angenehm, und es ist wohltuend für die Augen, die Sonne zu erblicken. 8. Selbst wenn ein Mensch viel Jahr lebt, sollte er sich in all diesen Jahren freuen, jedoch auch der Kommenden Tage der Finsternis gedenken, die es viel davon geben wird, denn als, was geschieht, ist Wirkenglitch. 9. Freu dich, junger Mensch, in deiner Jugend und lass dein Herz fröhlich sein in deinen jungen Jahren, folge den Neigungen deines Herzens und dem, was dein Augen sehen, doch sei dir bewusst, dass Gott dich für all die zur Rechenschaft sehen wird. 10. Entfern kummer von deinem Herzen und halte Jubel von deinem Körper fern, denn Jugend und Vitalität sind Wirkenglitch.